Höre, die Macht des Herrschers der Finsternis beruht auf seinem Blick, der Menschen auf der Stelle töten kann. Ohne das heilige Buch wird es Link niemals gelingen, Coridai von Ganon zu erlösen.